Erster, ich bin eine Blume vom Feld. Ich bin eine Lilie aus dem Tal. Zweiter, meine Freundin ist wie eine Lilie unter Dornen. Sie ist schöner als alle anderen Mädchen. Dritter, mein Geliebter ist wie ein Apfelbaum im Wald. Ich sitze gern in seinem Schatten. Seine Früchte schmecken mir sehr süß. Vierter, er brachte mich zum Haus mit dem Wein. Seine Liebe ist wie ein Zeichen über mir. Fünfter, gebt mir Kuchen und Äpfel. Ich brauche Kraft, denn ich bin krank vor Liebe. Sechster, seine linke Hand liegt unter meinem Kopf. Seine rechte Hand hält mich fest. Siebter, ich sage euch, Frauen von Jerusalem, stört die Liebe nicht. Weckt sie nicht auf, bis die Zeit richtig ist. Achter, hört. Mein Geliebter kommt. Er springt über die Berge und Hügel zu mir. Neunter, er ist schnell wie ein Reh. Er steht hinter unserer Mauer. Er schaut durch das Fenster zu mir. Zehnter, mein Geliebter spricht zu mir. Er sagt, steh auf, meine Schöne. Komm mit mir mit. Elfter, der Winter ist jetzt vorbei. Der Regen hat aufgehört. Zwölfter, überall wachsen Blumen. Die Vögel singen in unserem Land. Es ist Frühling. Dreizehnter, die Feigen werden reif. Die Blumen riechen gut. Steh auf und komm mit mir. Vierzehnter, du bist wie eine Taube im Fels. Ich will dich sehen und hören. Deine Stimme ist sehr schön. Fünfzehnter, fangt die kleinen Füchse für uns. Sie machen die Weinberge kaputt. Unsere Pflanzen blühen jetzt. Sechzehnter, mein Geliebter gehört mir und ich gehöre ihm. Er ist bei den Lilien. Siebzehnter, komm zurück, bevor es Nacht wird. Sei schnell wie ein Reh auf den Bergen.